Laut lesen und lernen. Dein neues Kleid steht dir super. Wie gefällt Ihnen die blaue Jeans? Ich hätte lieber eine schwarze. Möchten Sie den Rock anprobieren? Ja, haben Sie den in meiner Größe? Wie ist das Wetter bei euch in Wien? Hier regnet es.